And one, many beats, schrei unseren Namen laut. Guck, ich sag es grad raus, für euch sieht das arm aus. Löst Alarm aus, Rapper wollen haten, doch ich kletter direkt durch die Boxen, reiß ihnen den Arm aus. Gucke Rap wieder, fett wie der Tracks liefert, macht Loser jetzt wieder nur aus Reflex nieder. Text sein gewissenlos wie Crack Dealer, was Battle Rap, ihr seid gefickt wie Messdiener. Steckt den Sekt wieder weg und jetzt Packs lieber. Ohren auf, jetzt wird's dirty wie Ex-Diener. Jetzt macht der Chef wieder Warrior, Rap-Krieger. Spiel den letzten Rest Verstand, runter mit nem Tequila. Mach den Scheiß laut, das ist mein Sound. Guck, sie sehen mich in der Bufen, werden alle klein laut. Ganz egal ob Villa, Block oder Reihenhaus. Guck, ich fülle jede Sparte, die es gibt, allein aus. Ich servier den Mädels meinen Samen im Sektglas. And one Gentleman im Namen der Rapstars. Schrei Alarm oder Wetter, denn die beiden Teufel auf meinen Schultern sehen aus wie Carmen Electra. Fick auf damals und gestern. Ich bring den Scheiß, der dein Drama perfekt macht. Druckreife, Hooks, heiße Clubreiser, Cookbiter. Du und deine Jungs sind nur ein paar kleine Schwätzer. Wer, wann, wo, wie? Zeig ihm nur den Finger und gib ihm diese CD hier. Wer, wann, wann, wo, wie? Ich hab keine Zeit für ihr kleinen Pisser, versteht ihr? Wer, wann, wann, wo, wie? Zeig ihm nur den Finger und gib ihm diese CD hier. Wer, wann, wann, wo, wie? Ich geh nur ans Mic, sag meinen Namen und das vergeht dir. Guck, sie wollen wie ich rappen, aber jede Silbe bleibt dir beim Versuch, sie auszusprechen, direkt im Hals stecken. Glaubt mir, keiner von euch Internet-Idioten kann mir annähern. Das Wasser reichen, Kopf runter, es knallt jetzt. Wie ich jedem von euch Feigling beibringen, dass wir nicht auf einem Level, nicht in einem Verein sind. Doch ihr kriegt ein Feature, wenn der Preis stimmt. Band One, real, the definition of timing. Kein Rapper, kein Mensch, nichts, was mich einlädt. Kein Label, kein Trend, kein Girl, ein Fan. Konto, kein Cent, aber jeder Rhyme brennt. Und die Jungs von früher sagen heute, das ist Marmel. Weil ich einfach keine Pause mache. Scheiß auf Whitey und Sneakers, Rap ist für mich Glaubenssache. Für jeden Normalen ist die Szene nur ein Haufen Affen, die seitdem sie 15 sind vergessen haben aufzuwachen. Tja, hier ist die Alternative gegen Lieder ohne Liebe oder Krieger ohne Glied. Was ich mache ist unmöglich, so wie ein Verlierer ohne Sieger. Hier gibt es keinen MC in meiner Liga. Es ist all in Many Beach, Schmockrennen. Sag es allen von der Kreisklasse in die Top 10. Cost End, End One, Ghost Rider. Shit, ihr geht zum Freestyle Battle und bringt euren Ghost Rider mit. Wer, wann, wann, wo, wie? Zeig ihm nur den Finger und gib ihm diese CD hier. Wer, wann, wann, wo, wie? Ich hab keine Zeit für ihr kleinen Pisser, versteht ihr? Wer, wann, wann, wo, wie? Zeig ihm nur den Finger und gib ihm diese CD hier. Wer, wann, wann, wo, wie? Ich geh nur ans Mic, sag meinen Namen, das vergeht dir. Come on.